Liebe Familie Bektas, vor 10 Jahren wurde Ihr geliebter Sohn Burak von Ihnen genommen. Er wurde auf offener Straße getötet. Die Hintergründe sind immer noch nicht aufgeklärt. Bis heute können Polizei und Staatsanwaltschaft keine Ermittlungsergebnisse vorlegen. Warum gehen die Behörden nicht davon aus, dass es sich um einen rassistischen Anschlag handeln könnte? Allein diese Ungewissheit ist für Sie, liebe Familie Bektas, nicht auszuhalten. Aber Sie sind nicht allein. Wir als Bündnis Tag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund und viele weitere Initiativen sowie Bündnisse unterstützen Ihre Forderung nach Aufklärung. Die Skulptur Algorithmus für Burak und ähnliche Fälle, die aus Spenden komplett finanziert wurde, ist ein wichtiges Mahnmal. Sie erinnert die Verantwortlichen in der Stadt und ermahnen Sie endlich für Aufklärung dieses Mordes zu sorgen. Wir finden die Arbeit der Initiative und auch Ihre Arbeit, Familie Bektas, als sehr, sehr wichtig. Durch Ihr Engagement gerät der Mordfall an Burak nicht in Vergessenheit. Durch Ihr Engagement konnte diese Skulptur in Berlin errichtet werden. Liebe Familie Bektas, auch wenn wir nicht in Berlin sein können, seien Sie gewiss, unsere Solidarität, unsere Gedanken sind mit Ihnen. Bleiben Sie gesund.